Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. So, ja. Der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Insbesondere ihr Lieben da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dialekten-Podcasts. Und heute würde ich gerne über Emmanuel Cabu reden. Und zwar, ich habe schon mal über ihn geredet, und zwar einen Tag nach seinem Todestag. Das ist ein Künstler, den ich wirklich gerne mochte. Der ist am 10. Januar 2010 in Paris gestorben. Und zwar, es ist ein französischer Sänger und er ist gestorben an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. Und ich finde das eigentlich wirklich scheiße, wie wir heute mit den Medien umgehen. Das heißt, wie die Medien mit uns umgehen. Denn was aktuell ist, das wird gerade mal besprochen. Libyen-Krieg, Tsunamis in Japan, Vogelgrippe, Schweinegrippe, andere Grippen, das SARS, die was weiß ich, was auch immer, das BSE. Und sobald es nicht mehr aktuell ist, dann tun wir so, als würde das nicht existieren. Das stimmt aber nicht, denn es existiert leider. So viele Sachen existieren und auch wenn die nicht aktuell sind, können sie immer noch gefährlich werden. Und dieser Künstler, den ich ehrlich gesagt am Anfang nicht ausstehen konnte, denn meine Freundin hat wirklich von ihm geschwärmt und da war dann so ein ganz kleiner Ruben in mir, der sagte, ja, Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht. Und da habe ich den von vornherein abgelehnt, ohne ihn wirklich gehört zu haben. Dann aber irgendwann mal kam der vernünftige Ruben raus und sagte, na, hör's dir doch mal an. Insbesondere als ich gesehen habe, was für Bilder dieser Mensch macht. Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft, daher niesen, Naseputzen und sowas ist in dieser Folge auch drin. Also Entschuldigung und Mist. Naja, auf jeden Fall. Der Künstler heißt Manu Solo. Der wurde auch im April geboren und zwar am 24. Und ich dachte eigentlich, diese Folge am 24. zu machen, doch ich kann es nicht mehr erwarten. Daher, ich würde gerne ein paar Sachen über Manu Solo sagen. Nun, Manu Solo, also gebürtig Emmanuel Cabu, französischer Sänger und Künstler, wobei das auf der deutschen Wikipedia-Seite nicht so bezeichnet wird, denn der war nicht nur Sänger. Er fing mit 17 Jahren als Gitarrist in einer Punkrock-Band Frankreichs an, die hießen Les Chihuahuas. Und viel Spaß beim Wiederholen des Namens. Auf jeden Fall, die wurden nicht bekannt. Und dann hat er, als die Band nicht mehr so ging, wie er wollte, die Band verlassen, die Band löste sich auf und der Mensch wurde dann ein Maler. Und zwar hat er sehr viele Gemälde gemacht, die Anspielungen auf einen Sex Pistols Song tragen, und zwar das Pseudonym Boredom. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied kennt, ich weiß nicht, ob ihr die Sex Pistols kennt, aber auf jeden Fall auch eine super Gruppe, wobei ich bleibe jetzt bei Manu Solo. Der hat dann in den 80er Jahren als Roadie gearbeitet und dann später hat er als Maler viele Sachen veröffentlicht, sogar in die neuen Literatisten würde man das übersetzen und der richtige Titel ist Les Nouvelles Littéraires. Und also der gab sogar eine kleine Zeitung raus. Und dann irgendwann in den 90ern hat er gesagt, Schluss mit der Kunst, jetzt mache ich nur noch Musik. Und dann fing er an, Musik zu machen. Und der hatte sehr viele Vorbilder, dass man aus seiner Musik auch heraushören kann. So wie Iggy Pop. oder Tom Waits sogar. Das hat er selbst gesagt in einem Interview. Ihr könnt das alles auf der Manu Solo Seite auf Wikipedia auf Deutsch lesen. Und das Schlimme ist, während er halt eben diese Künstlerphase hatte, Sängerphase und die ganz anderen Phasen, die er da hatte, hat er sich auch entschlossen, auf der Straße zu leben, heroinabsüchtig zu werden, alkoholabsüchtig, no, süchtig ohne ab, genau. Irgendwas stimmte bei dem Wort nicht. Naja, also heroinsüchtig und alkoholsüchtig zu werden und vielleicht auch andere drogensüchtig zu werden, ich habe keine Ahnung. Und während einer seiner Drogenfahrten hat er sich dann wahrscheinlich, das wissen wir nicht, das steht nicht so in der Zeitung, also wir können nur spekulieren, der hat sich dann aber die Nadel geborgt von einem Kumpel und so bekam er dann AIDS. Und der hat versucht, mit AIDS zu leben, so viel er konnte, solange er konnte, und dann irgendwann 2010 ging es nicht mehr. Leider. Naja. Auf jeden Fall, ich würde jetzt gern meinen Lieblingssong spielen, das heißt 15 Uhr am Morgen, also 15 Uhr morgens, 15 Uhr du matin. Und jetzt für die alle, die Französisch sprechen, auch wenn sich das wirklich übersetzt, 15 Jahre am Morgen heißen würde, so hat er halt eben das Ganze, also Jahr, Uhr und so zusammen verbunden. Ich finde das super klasse. Und dann spricht er eigentlich über sein Leben, was er mit 15, was er mit 16, mit 19, mit 20 gemacht hat. Und jedes Mal sagt er 20 Jahre am Morgen, 20 Jahre am Mittag, 20 Jahre am Abend oder so. Und das Lied ist super geil und ich spiele euch jetzt mal einen Teil davon vor. Also viel Spaß. Du matin, j'ai pris par un drôle de chemin, des épines plein les bras, je me suis troué la peau mille fois. À 18 ans du matin, j'étais dans un sale pétrin, jouant du poing de la chignole, la cambriole, du vol de bagnole, ça fait du temps. Maintenant, inexorablement, passe le temps, tu tues les enfants. À 18 ans du soir, j'ai perdu la mémoire. Du matin, j'ai vraiment connu l'amour qui devait rimer avec toujours. Il a rimé avec hier. À 23 ans du matin, tout seul comme tout un chacun, les yeux grands ouverts de ne rien voir, j'ai peint des tableaux tout noirs. Ça fait du temps. Maintenant, inexorablement passe le temps qui tue les enfants. À 23 ans du soir, j'ai perdu la mémoire.